Kundgabe 8521. Empfangen am 7.6.1963. Falsche Christi und Propheten. Merkmal Erlösung. Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Und so wird gerade dort, wo mein reines Wort zur Erde niederstrahlt, auch viel Irrtum hingeleitet werden, denn es versucht mein Gegner, das Licht aus der Höhe zu verlöschen oder es zu trüben, dass es seine Leuchtkraft verlieren soll. Und so auch ist es zu erklären, dass er die Menschen zu täuschen sucht mit scheinbar gleichen Gaben, dass er die Menschen betrügt mit Zuleitungen aus der finsteren Welt, die er im gleichen Rahmen darzubieten sucht, die aber offenkundig sein Gegenwirken verraten. Denn es lenkt die Menschen ab von dem Wichtigsten, von der reinen Wahrheit über Jesus Christus und sein Erlösungswerk. Denn gerade die Erlösung der Seelen durch Jesus Christus will er verhindern, auf dass er seinen Anhang behält, indem er seine Macht sieht. Es wird viel Geistesgut dargeboten werden, und ein jeder wird sich darauf berufen, es aus der Höhe empfangen zu haben. Denn mein Gegner scheut sich nicht, sich als Lichtengel zu tarnen, um das Denken der Menschen zu verwirren. Und ich kann sein Vorgehen nicht unterbinden, sind es doch die Menschen selbst, die ihm dieses Recht einräumen. Denn es ist zumeist das Verlangen nach ungewöhnlichem Erleben, das meinem Gegner die Gelegenheit bietet, sich selbst einzuschalten und ihnen ein Geistesgut zuzuleiten, das wertlos, wenn nicht gar gefährlich ist, für die Seele der Menschen. Das Verlangen nach ungewöhnlichem Erleben ist bei vielen Menschen stark und sie sind daher nicht kritisch genug gegen sich selbst. Wenn sie sich im ernsten Willen an mich selbst wenden um Schutz vor irrigem Denken, wenn es ihnen wirklich an der reinen Wahrheit gelegen ist, dann werden sie wahrlich auch geschützt und mein Gegner wird sie nicht beeinflussen können, weil die innerliche Abwehr ihnen von mir selbst in das Herz gelegt wird. Zumeist aber haben sie den Verkehr mit der jenseitigen Welt angebahnt und sind selbst zu einer Prüfung unfähig, ob ihnen Wahrheit oder Irrtum zugeht. Und diese Einstellung der Menschen machen sich die Geistwesen im Jenseits nutzbar, indem sie den Menschen Mitteilungen geben, die jene ungeprüft annehmen als Wahrheit und daher mein Gegner sich ständig einschalten kann. Und dass ihm nur daran gelegen ist, die Finsternis zu verdichten und den Menschen den Weg zu mir zu versperren. Dass er alles tun wird, um die Menschen von der Erlösung durch Jesus Christus zurückzuhalten. Das ist leicht verständlich, da es dem Ende zugeht. Überall werden daher solche Verbindungen mit der geistigen Welt hergestellt, und die Menschen werden lieber jenes Geistesgut annehmen als die reine Wahrheit, die ihnen von meiner Seite aus zugeht. Doch den freien Willen des Menschen werde ich nicht bestimmen, jedoch immer wieder Aufklärung geben, und jeder ernstlich Strebende wird auch die reine Wahrheit erkennen und den Irrtum ablehnen. Und immer wieder werde ich euch die Merkmale angeben, ich werde euch, die ihr mir dienen wollet, ein klares Unterscheidungsvermögen geben, so dass ihr selbst prüfen könnet und auch ihr wieder euren Mitmenschen klare Unterweisungen geben könnet, durch welche auch sie den Irrtum selbst zu erkennen vermögen und sich von ihm befreien. Und ihr könnet dessen gewiss sein, dass kein ernstlich nach der Wahrheit strebender Mensch sich verstricken wird in dem Gestrüpp von Lüge und Irrtum, das mein Gegner geschickt auszuwerfen versteht. Wer aber ungeprüft annimmt, der hat kein tiefes Wahrheitsverlangen, und darum kann er auch nicht von mir geschützt werden. Denn auch mein Gegner hat das Recht, um jede Seele zu kämpfen, dass er sie nicht verliert, weil sie einst ihm freiwillig gefolgt ist und er während ihres Daseins als Mensch dieses sein Recht gut ausnützet und nur der Wille des Menschen selbst den Gegner außer Gefecht setzt. Vieles werdet ihr noch vernehmen von seinem Vorgehen. Und immer aufmerksamer sollet ihr sein gegen alles, was um euch geschieht. Und ihr sollet nur nach mir und meinem Schutz verlangen, den ich euch wahrlich nicht vorenthalten werde. Ich habe euch ständig gewarnt vor falschen Christis und falschen Propheten. Und wie oft wird man euch noch irre zu führen suchen? Und wie oft sich der heiligsten Namen bedienen, um euch den Irrtum und die Lüge schmackhaft zu machen? Doch ihr sollet, so wie es euch ernst ist um die Wahrheit, eures innersten Empfindens achten, das stets den Irrtum abwehren wird. Und empfehlet euch jederzeit mir und meiner Gnade, denn so wie nur euer Wille mir zugewandt ist, hat mein Gegner jegliche Macht über euch verloren. Falsche Christi und falsche Propheten werden euch immer wieder versuchen bis zum Ende. Ihr könnet sie aber erkennen, denn sie werden nicht das Erlösungswerk Jesu herausstellen und euch Menschen nicht zu veranlassen suchen, den Weg zum Kreuz zu nehmen, um von eurer Sündenschuld frei zu werden. Und ihr wisset dann auch, dass ihr nicht wahrheitsgemäß belehrt werdet und könnet unbedenklich alles ablehnen, was euch von jener Seite dargeboten wird. Gerade die Unkenntnis von der Bedeutung des Erlösungswerkes ist die geistige Finsternis, und diese soll von dem Licht der reinen Wahrheit durchbrochen werden. Überall soll von Jesus und dem Erlösungswerk Erwähnung getan werden mit dem Hinweis, dass die Erlösung, die Sündenvergebung durch Jesus Christus, das Wichtigste ist, das im Erdenleben erreicht werden muss, um eingehen zu können in das Reich des Lichtes und der Seligkeit. Und dieses Wissen wird euch immer wieder von oben zugeleitet durch mein Wort. Niemals aber ertönet dort mein Wort, wo darüber nicht Aufschluss gegeben wird oder sein großes Erbarmungswerk geleugnet oder bagatellisiert wird. Darum hütet euch vor falschen Christis und falschen Propheten, denn sie verstärken nur die Finsternis, die über der Erde gebreitet liegt, aber sie schenken kein Licht. Amen.